Im Spätsommer des Jahres 1855 überfiel ein furchtbares Unglück das Seebad Norderney. Nach 3 Tagen Südweststurm sprang der Wind nach Norden um, was vielleicht in 100 Jahren einmal vorkommt. Die sturmgepeitschten riesigen Wassermassen wurden herumgedreht und in die Enge getrieben den friesischen Inseln zu. An 2 Stellen brachen die Deiche und die Flut drang ein, Rinder und Schafe ertranken zu Hunderten, Bauernkarten und Scheunen stürzten wie Kartenhäuser zusammen und bis weit nach Wilsum und Wreden gingen viele Menschenleben verloren. Der Kardinal Hamilkar von Sehestedt hatte die Sommermonate in einem kleinen Fischerhaus abseits vom Ort verbracht. Dort wollte er nach langjährigen Vorarbeiten sein Buch über den Heiligen Geist niederschreiben. In seinem Häuschen hatte er eine Art Diener oder Schreibhilfe bei sich, einen Mann mit Namen Kaspersson, das war ein früherer Schauspieler und Abenteurer, sprachenkundig und ein guter Kopf, vielseitig begabt. Als die Flut kam und die Fischer aus dem Dorf zur Hilfe des Kardinals herbeieilten, fanden sie sein Häuschen schon halbwegs in Trümmern. Bei dem Einsturz hat es Kaspersson getroffen, er war tot. Der Kardinal kam mit einer ernstlichen Verletzung davon. Er trug vom Anfang bis zum Ende seines Rettungswerkes einen blutgetränkten großen Verband um den Kopf. Trotzdem war der alte Mann den ganzen Tag mit unvermindertem Mut bei den Heimgesuchten tätig. Nicht nur, dass er ihnen Mut zusprach, er fuhr immer wieder, da er gut mit dem Steuerruder umzugehen wusste, mit den Booten aus, die vom Festland nach Norderney zur Hilfe geschickt wurden. Spät am Nachmittag war das letzte Boot auf der Heimfahrt. Die 3 letzten aus den Ruinen von Norderney Geretteten saßen leichenblass im Heck. Die eine war das Fräulein Nadodar, eine sehr vermögliche alte Dame und die letzte des berühmten Geschlechts mit den 2 Farben Schwarz und Weiß im Wappen und dem Namen, der Tag und Nacht bedeutete. Sie war fast 60 und ihr Verstand war seit einigen Jahren nicht mehr in Ordnung, da sie, eine Dame von untadeligem Lebenswandel, sich für eine der argen Sünderinnen ihrer Zeit hielt. In ihrer Begleitung war ein 16-jähriges Mädchen, die Comtesse Calypso von P. Der 3. der Geretteten war ein junger Däne, Jonathan Mersk, den sein Arzt nach einem schweren Anfall von Melancholie zur Erholung auf die Insel geschickt hatte. Diese 3 hatte man noch zu guter Letzt dem sicheren Tod entrissen, aber sie waren ihm noch nicht ganz entronnen. Denn als das Boot auf dem Weg zum Land in kurzer Entfernung an einem zerstörten Bauerngehöft vorbeikam, von dem nur noch die Dächer und die oberen Teile der Mauern aus dem Wasser ragten, sahen sie Menschen im Dachstock eines dieser Gebäude Zeichen machen. Unter den befehlenden Blicken der jungen Kalypso, die Kinder unter den Hilflosen bemerkte, änderten sie ihre Richtung und erreichten mit Mühe das Haus. Als sie näher kamen, fiel ein kleiner Kornspeicher, von dem nur das Dach noch zu sehen war, in sich zusammen. Er gab nach und verschwand lautlos vor ihren Augen. Bei diesem Anblick erhob sich Jonathan Mersk in dem Boot. Einen Augenblick lang versuchte er, den sich auflösenden Trümmerstücken mit seinen Augen zu folgen. Dann setzte er sich wieder, sehr blass geworden. Das Boot schurrte an der Mauer des Bauernhauses entlang und es fand sich schließlich ein herausstehender Pfahl, wo man es festmachen und zu den Leuten auf den Heuboden kommen konnte. Es waren 2 Weiber, eine alt und eine junge, ein Bursche von 16 und 2 kleinere Kinder. Das Boot konnte unmöglich noch eine Überlast von 5 Personen tragen. Es musste schnell entschieden werden, wer von den Mitfahrenden seinen Platz mit der Bauernfamilie tauschen wollte. Wer dann im Heuboden zurückblieb, musste dort bis zur Rückkehr des Bootes ausharren. Weil es aber schon dunkelte und es nicht anging, vor der Morgendämmerung ein Boot heranzubringen, so hieß das 6 oder 7 Stunden warten. Die Frage war, ob das Haus so lange aushalten werde. Der Kardinal in seinem dunklen, wehenden Mantel erhob sich und erklärte, er werde dableiben. Fräulein Marlin Nadodar war bereit, ihm Gesellschaft auf dem Heuboden zu leisten, und die junge Kalypso wollte ihre alte Freundin nicht verlassen. Jonathan Mersk erwachte wie aus einem Traum und sagte, auch er werde mitgehen. Die Bauern küssten laut weinend ihren Rettern die Hände, sie mit Segenswünschen überschüttend. Die alte Frau bestand darauf, ihnen noch eine Stallaterne mit einer Anzahl spärlicher Talglichter zu lassen, auch einen Krug Wasser und ein Fässchen Branntwein samt einem Laib Brot, von dem harten schwarzen Brot, wie es die Bauern in Ostfriesland backen. Die Männer in dem Boot stießen sich ab und im Nu war ein Streifen braunen Wassers zwischen Haus und Boot. Die Zurückgebliebenen winkten, bis das Boot 1 mit See und Luft geworden war. Dann zogen sie die Tür des Dachraumes zu. Es wurde finster. Aber die kleine Laterne auf dem Boden warf einen milden Schein. Der Heubahn erschien den Verlassenen wie ein Stück Heimat. Es war, als hätten sie hier schon lange gelebt. Meine Schwestern und lieber Bruder, ich darf mir Glück wünschen, unter so wackeren Menschen zu sein. Ich freue mich, mit Ihnen diese Stunden verleben zu können, was Sie auch nach Gottes Ratschluss bringen mögen. Madame, mir ist von Ihnen erzählt worden, dass sich jedermann bei Ihren Empfängen wohl fühle und auch jeder voll Eifer bestrebt sei, sich von der besten Seite zu zeigen. Das möchten auch wir heute Nacht so halten. Ich bitte Sie, die Hausfrauenpflichten hier zu übernehmen und in diesem Heubarren Ihre Künste zu üben. Marlin ging sofort darauf ein, sie hieß Jonathan Brot schneiden und es herumreichen. Die harten schwarzen Rinden hatten den Geruch von Kornfeldern für die Gesellschaft, die seit dem Morgen noch keinen Bissen über die Lippen gebracht hatte. Den Branntwein in dem Fässchen tranken Marlin und der Kardinal im Laufe der Nacht allmählich aus. Sie waren alt und erschöpft. Das junge Volk rührte ihn nicht an. Weil wir doch nicht schlafen mögen, Madame, und Sie, mein junger Bruder und meine Schwester, aber doch ganz behaglich hier sitzen, so bitte ich Sie, lassen Sie mich wissen, wer Sie sind. Erzählen Sie mir Ihre Geschichte ohne Scheu. Sie, Jonathan Mersk, fuhren von Ihrem Platz im Boot auf, sodass es bedenklich kippte, als der Kornspeicher vor uns zusammenfiel. Ich nehme an, auch in Ihrem Leben sei ein stolzes Bauwerk einmal eingefallen und in Trümmer gegangen vor Ihren Augen. Sagen Sie uns, was es war. In der Haltung des jungen Mannes war die ganze Zeit ein Zug von Verlassenheit gewesen. Das Kennzeichen echter Melancholie. Jetzt so angesprochen blickte er auf und dem Kardinal ins Gesicht. Die hohe Würde im Wesen des alten Mannes hatte die anderen von der ersten Minute an bewegt. Jetzt war der Junge wie verzaubert von dem fremdartigen Glanz in seinen Augen. Sie ließen eine Weile ihre Blicke ineinander ruhen. In die blassen Wangen des jungen Mannes kehrte die Farbe wieder. Er tat einen tiefen Atemzug. Ja, ich will euch meine Geschichte erzählen. Vielleicht werde ich alles besser verstehen, wenn ich endlich darüber sprechen kann. Ich stamme von Assens, einer kleinen Hafenstadt auf der Insel Fünen. Meine Eltern waren der Kapitän Clemens Mersk und seine Frau Magdalena. Ein hübsches Haus mit Garten gehörte ihnen in der Stadt. Mein Vater fuhr zu See und ich war viel auf Fahrt mit ihm, kam nach Portugal und Griechenland. Meine Mutterwelt waren Blumen und was dazugehört. Was mit den Menschen zu tun hatte, war ihr weniger wichtig. Ich hatte einen Freund in Assens, Rasmus Petersen. Der war ein paar Jahre älter als ich und studierte in Kopenhagen. Als ich ungefähr 16 war, redete er meinem Vater zu, er solle mich mit ihm in die Stadt lassen, damit ich bei gelehrten Leuten seiner Bekanntschaft etwas lernen könne. In Kopenhagen kam ich mir gottverlassen vor. Nur Menschen und sonst nichts, das hatte ich bei ihnen verloren. Und sie kümmerten sich auch nicht um mich. Doch nach einiger Zeit hatte ich etwas für mich gefunden. Die großen Treibhäuser und Versuchsanlagen, die zum Besitz des Hochadels gehörten. Am berühmtesten waren die des dänischen Oberhofmeisters Baron Joachim von Gersdorff, der, selbst ein großer Botaniker, Reisen in ganz Europa, Indien und Afrika gemacht und überall seltene Pflanzen gesammelt hatte. Er stammte aus einer russischen Familie und hatte ein Riesenvermögen, wie man es sonst in Dänemark nicht kennt. Und Baron Gersdorff war tonangebend. Was er anfing, machte ihm gleich alle Welt nach. Ich sah ihn nach 2 oder 3 Besuchen eines Nachmittags in seinen Treibhäusern, zu denen mir Rasmus Zugang verschafft hatte. Rasmus machte mich mit ihm bekannt, er begrüßte mich sehr freundlich, sagte, er wolle mir gern das ganze Anwesen zeigen, was er dann auch mit großer Bereitwilligkeit tat. Von jetzt ab traf ich ihn fast täglich dort. Er übertrug mir die Katalogisierung seiner Kakteensammlung. Zuweilen merkte ich, dass meine Gegenwart ihn stark bewegte. Eines Nachmittags, ich las ihm gerade aus einer Abhandlung vor, sah ich ihn mit geschlossenen Augen dasitzen. Er nahm meine Hand und hielt sie fest. Und als ich zu Ende gelesen hatte, sah er auf und sagte: »Was soll ich dir als Finderlohn geben, Jonathan?« Ich lachte und antwortete ihm, nicht, dass ich wüsste, irgendetwas Besonderes bis jetzt gefunden zu haben. »Du lieber Gott«, erwiderte er, »einen Finderlohn für den Sommer 1814.« Bald nach diesen Tagen begann er, von meiner Stimme zu sprechen. Er sagte mir, ich hätte eine Glockenstimme und er würde mir gern von Monsieur Dupuy Singstunden geben lassen. Zu Beginn des dritten Winters schien es, dass der Baron sich gar nicht mehr von mir trennen wollte. Er nahm mich zu befreundeten Familien mit und ließ mich dort singen. Alle Welt war liebenswürdig zu mir. Ich sang am Hofe vor König Friedrich und der Königin Marie. Die Königin lächelte mir huldvoll zu. Doch gegen das Frühjahr kam ein großes Unglück über mich. Jedenfalls meinte ich, dass es ein Unglück sei. Ich erkrankte und verlor meine Stimme. Ob du deine Stimme verloren hast oder nicht, sagte Rasmus Petersen, wird nicht das Geringste für dich ausmachen. Ich hatte schon lange eine Vermutung, ehe ich dich noch zu seinen Treibhäusern brachte. Der Baron Gersdorf ist dein Vater. Ich sah ein Bild von ihm als Kind, auf dem hatte er den gleichen Engelskopf wie du. Er hat nie ein Kind gehabt. Sollte sich herausstellen, dass du ihm nachschlägst, wahrhaftig, so will er dich zu seinem Erben machen. Siehst du, sagte Rasmus, warum die netten Kopenhagener Herrschaften allesamt dich verwöhnt haben, Jonathan? In dieser ganzen Zeit haben sie dich beobachtet, um herauszubekommen, ob du Baron Gersdorf nachschlägst, in welchem Falle du der reichste Mann und die beste Partie im ganzen Lande sein würdest, du, Jonathan. Das alles musste ich mir anhören. Ich weiß nicht, ob es Sie wundern wird, Eminenz, oder Sie, Fräulein Nato, da, aber ich schämte mich so sehr. Mehr als je in meinem Leben. Um festzustellen, ob Rasmus recht behalten würde, unternahm ich etwas. Es war ein kleines Heldenstück, glaube ich, und sollte mir selber beweisen, dass die gute Erziehung des Kapitäns und seiner Frau an mir nicht verloren waren. Ich besuchte eine große Gesellschaft bei der Gräfin Danneskiold und sang wieder. Ich sang meine alten Lieder. Ich hörte meine eigene Stimme oder was von ihr geblieben war. Die Sie mir jetzt zuhören, Sie begreifen leicht, wie armselig das sein musste. Auf keinem Gesicht um mich her zeigte sich aber Bedauern oder Enttäuschung. Es waren die gleichen freundlichen Menschen und sie hatten ein Wort des Lobes für mich, wie immer. Da wurde es mir klar, niemals hatte ich ihnen etwas gegeben, niemals ihnen auch nur das Allermindeste bedeutet. Alle Augen waren auf mich gerichtet. Ich war ein echter Joachim Gersdorf, ein tonangebender junger Mann. Um Mitternacht ging ich und verließ das Haus. An diese Stunde, Eminenz, hat der zusammenfallende Kornspeicher mich gemahnt. Noch in derselben Nacht schrieb ich an den Baron einen Abschiedsbrief und verließ Kopenhagen. Ich nahm ein Zimmer auf der Insel Tre Kroner. Rasmus begleitete mich und trug meinen Koffer. Wir mussten am Palais Gersdorf vorüber. Packte mich plötzlich ein solcher Ekel, ich spuckte aus wie mein Vater. Ach, wie der Kapitän Clemens Mersk von Assens in meiner Knabenzeit mir das Spucken beigebracht hatte. Nach 3 Tagen kam Rasmus. Ach, mein Lieber, sagte er seine Hände reibend, du bist unter einem Glücksstern geboren. Ich gab deinen Brief dem Baron. Er war ganz entzückt und begeistert davon. So sind wir Gersdorf alle, schrie er und war so vergnügt, dass ich dachte, ihn trifft der Schlag und du bist auf der Stelle sein Erbe. Ich sage dir, Jonathan, deine Melancholie ist heute tonangebend. Die eleganten Kopenhagener tragen schwarz und sind Weltverächter und die jungen Damen reden vom Sterben. Als der Baron hörte, wie du vor seiner Tür ausgespuckt hast, ließ er sich sogleich seinen Notar kommen und setzte ein Schriftstück auf, in dem du als sein Sohn anerkannt und als Haupterbe eingesetzt bist. Von alledem war ich so niedergeschlagen, dass ich mit wahren Verlangen und Heimweh ans Sterben dachte. Da überraschte mich der Besuch von Kapitän Clemens Maersk aus Assens. Schöne Geschichten fing er an, die man von dir hört, mein Jonathan. Vater, fragte ich in Gedanken an unsere gemeinsamen Segelfahrten, ist Baron Gersdorff mein Vater? Kennst du den Baron Gersdorff? Weibersachen, erwiderte er, lass sie ruhen. Da stehst du, Jonathan, und bist ein seetüchtiges Schiff, einerlei, wer dich gebaut hat. Ich erzählte ihm alles. Ich glaube, du bist unglücklich, sagte er. Aber ich weiß etwas, das hilft. Salzwasser. Salzwasser, fragte ich. Ja, so oder so. Schweiß, Tränen oder salziges Meerwasser. Und so, Eminenz und Fräulein Nato da, schickte mich mein Vater, oder nicht mein Vater, die Schiffer Maersk nach Norderney, auf dass ich mit Salzwasser kuriert würde. Fein, fein. Das ist aber eine Geschichte. Und der Ort, wo wir hier sitzen. Und hier selber. Über meine Person bin ich mir ans Klare gekommen. Ich bin Mademoiselle Diogenes. Und die kleine Laterne, die uns die dicke alte Bauernfrau dagelassen hat, ist meine berühmte Lampe, bei deren Schein ich einen Menschen gesucht und gefunden habe. Der Mensch sind Sie, Jonathan. Ich hätte ganz Europa mit Laternen und Lampen absuchen können und doch nirgends anderswo genau das gefunden, was ich haben wollte. Und wofür wollen Sie mich haben, Madame? Nicht für mich. Heute Nacht will ich Sie für Calypso haben. Hier sehen Sie das junge Mädchen. Sie ist nicht meine Tochter. Jedoch, ich mache sie dazu. Mein alter Freund Gersdorff wird nichts dagegen haben. Ich habe sie in Herz und Sinn getragen und unter ihrer Last geseufzt. Jetzt, da die Zeit erfüllt ist, soll ich mein Kind bekommen. Und ist sie erst zur Welt gebracht, so brauche ich eine Kinderfrau und dann eine Erzieherin, einen Lehrer, einen Maestro für sie. Und das alles zusammen sollen Sie sein. Ich? Und was soll ich Sie lehren? Sie sollen Sie lehren, wie man den Blick auf sich zieht. Ihnen sind die Blicke der Menschen ein Ärgernis. Wenn aber das Unglück ist, dass kein Mensch Sie sehen will noch sehen kann, obgleich Sie von Ihrem Dasein fest überzeugt sind, was dann? Mein lieber Menschenfeind von Assens, das sind schlimmere Leiden als Ihre, das sind die Leiden Kalypsos. Das Mädchen, das die ganze Zeit eng an ihre alte Freundin geschmiegt saß, richtete sich auf, da Marlin anfing, ihre Geschichte zu erzählen. Sie saß nun ganz gerade. Ihre bernsteinfarbigen Augen unter feinen, langgezogenen Brauen, die wie zwei tief ausgebreitete Flügel aussahen, stolz den anderen abgewandt, waren starr in die Luft gerichtet. Weil der Oheim meiner Kalypso kein Mensch ist, sondern ein Engel, will ich ihn Graf Seraphim nennen. Nach dem Tod ihrer Eltern kam sie in sein Haus und wuchs dort auf. Graf Seraphim gab sich viel mit himmlischen Dingen ab, und wie aus seinen Schriften hervorgeht, war er fest davon überzeugt, es dürfe kein Weib in den Himmel eingehen. Er hatte eine Abneigung und ein Misstrauen gegen alles Weibliche, es gruselte ihn davor. Solange Kalypso im Kindesalter war, machte ihm ihre Gesellschaft noch Vergnügen, denn er hatte ein Auge für Schönheit und Grazie. Er zog ihr spitzenbesetzte samtene Pagenkleider an und ließ sie ihr Haar in solchen Korkzieherlocken tragen, wie sie der junge Ganymed am Hofe des Jupiter hatte. Es war sein sehnlichster Wunsch, sich vor der Welt als Beschwörer und Herr der weißen Zauberkunst zu zeigen, dem es gelänge, solch einen Tropfen Teufelsblut ein Mädchen in einen Knaben zu verwandeln. Er lernte Griechisch und Latein mit dem Kinde, brachte ihr auch die Schönheit der höheren Mathematik versuchsweise bei. Als er ihr aber in einer Vorlesung darzutun trachtete, welche unendliche Schönheit der Gestalt des Kreises innewohne, stellte sie die Frage, wenn er wirklich etwas so Feines wäre, welche Farbe hat er dann? Ist es vielleicht blau? Ach nein, sagte er. Es hat überhaupt keine Farbe. Von Stund an ließ ihn die Angst nicht los, es würde doch kein Knabe aus ihr. Als nun sein Misserfolg Gewissheit wurde, wandte er schaudernd die Augen von ihr ab und strich sie aus seinem Leben. Ihre Mädchenschönheit sprach ihr das Todesurteil. Graf Serafin fühlte sich gern als Abt eines hochvornehmen Klosters, in dem nur glänzend begabte und fein gesittete junge Mönche Zutritt hatten. Zu Tische ließen sich der Graf und seine Runde auf altertümlich geschnitzte eichene Kirchenstühle nieder. Und jeder trug ein purpurrotes, seidenes Käppchen auf dem Haupt. Sein Haus war ein Nordlandkloster, ein zweiter Berg Athos, wo Henne und Kuh verbotene Tiere sind. In dem dunklen Schloss wanderte das in Ungnade gefallene Mädchen umher. Sie war die holdeste von allen und hätte den Hof der Liebeskönigin geziert. Hier aber war sie ganz einfach nicht vorhanden, denn um sie kümmerte sich keine Seele. In ihrer Einsamkeit neben der illustren Hausgesellschaft wurde sie menschenscheu und wild. So wie sie, Jonathan, ihr Dasein schließlich nicht länger ertragen konnten und meinten, sie müssten ins Wasser gehen, so konnte sie ihr Nicht-Dasein nicht länger ertragen. Kalypso entschloss sich, ihr langes Haar abzuschneiden und sich die Brüste abzuhacken, um sich ihrer Umgebung anzupassen. Um Mitternacht stand das Mädchen auf, nahm in einer Hand den Leuchter und in die andere ein scharfes Hackmesser. Sie wanderte durch das ganze Haus bis zu einem Zimmer, wo ein großer Wandspiegel hing. Es war ein nie benützter Raum, hier würde sie niemand stören. Das arme Kind ließ seine Kleider bis zum Gürtel herunter, und dass er nicht graue vor dem Entschluss, wies sie jeden anderen Gedanken von sich und schaute sich im Spiegel fest in die Augen. Sie hatte sich noch nie in einem Spiegel entblößt gesehen. Jetzt senkte sie den Blick bis zu der Weiße ihrer Brust in dem trüben Spiegelglas und prüfte die Schneide ihrer Hacke in ihrem kleinen Finger. Auf einmal sah sie hinter sich im Spiegel eine hohe Gestalt. Sie schien sich zu regen. Da drehte sie sich um. Es war aber niemand da. Es hing nur an der Wand ein großes, altes, mit der Zeit stark nachgedunkeltes Gemälde, dessen lichterer Teil aber bei dem Schein von Kalypsos Kerze hervortrat. Es stellte eine Szene aus dem Leben von Nymphen, Faunen und Satyren vor, die auf blumigem Grund und im Gehölz mit Zentauren spielten. Gut gemalt war es nicht, aber figurenreich, mit drei Schlohblüten weißen nackten Nymphen im Vordergrund. Kalypso ging mit hochgehaltener Kerze vor dem großen Bilde auf und ab und schaute es ernsthaft an. Dass es ein anstößiges Bild war, davon wusste sie nichts. Sie musste immer wieder die Satyren und Zentauren ansehen. In ihrem einsamen Dasein hatte sich in ihr eine leidenschaftliche Zärtlichkeit für Tiere herausgebildet. Dem Mädchen schien sie holder als menschliche Wesen, und mit Vergnügen stellte sie fest, es gab auf dem Bild allerlei Volk, das einen guten Teil vom Tiere besaß. Was sie erkannte, war die Tatsache, dass diese starken und anziehenden Wesen augenscheinlich ihre Aufmerksamkeit auf junge Mädchen ihres Alters, ihrer Gestalt und ihres Ansehens richteten, ihnen folgten, sie anbeteten und sie umarmten. Lange schaute sie die Mädchen auf dem Bilde an. Schließlich kehrte sie zu ihrem Spiegel zurück und betrachtete sich selbst darin. Sie war mit dem Kunstsinn ihres Oheims begabt und wusste, was für Dinge miteinander übereinstimmten. Sie wusste nun, dass sie Freunde in der Welt hatte. Das Herz schwoll ihr vor Dankbarkeit und Stolz, denn hier wurde sie von allen angesehen und ihre Zugehörigkeit anerkannt. Schließlich verließ sie den Raum, verließ geradewegs das Schloss und wanderte über das Moor, während es regnete und ihr zu Ehren rings vom Wetterleuchten zuckte. Sie ließ ihren Rock im Heidekraut schleifen, und wäre ihr ein junger Strauchdieb in den Weg gekommen, sie hätte ihn auf der Stelle zu ihrem Mann gemacht oder ihm vielleicht auch den Kopf eingeschlagen. Weiß der Himmel, welches Los beneidenswerter für ihn gewesen wäre. Am frühen Morgen kam sie zu mir ins Haus. Ich bin ihre Taufpatin. Sie war nass wie ein Baum im Garten. Sie traf mich, Als ich gerade nach Bad Norderney reisen wollte, mein Wagen stand vor dem Haus. Wir fuhren ans Meer, um schließlich wie Sie, Herr Jonathan, durch Salzwasser kuriert zu werden. Und als Meerstern zu leuchten. Als Meerstern in der Nacht unseres Heubodens. Madame, Sie mögen es sonderbar finden, aber dass zarten Frauen ein Leid geschehen könnte, wie ich es seit Ihrer Erzählung weiß, hätte ich vorher nicht geglaubt. Frauen kamen mir vor wie kostbare Blumen, die man mit Liebe pflegen muss. Und was denken Sie jetzt? Ich denke, wie erbaulich es ist, dass wir Frauen gegenüber immer Unrecht haben. Sie sind ein ehrlicher junger Mann. Ihnen tut die Seite weh, wo Ihnen Adams Rippe fehlt. Wäre ich auf dem Schloss des Grafen Seraphin gewesen, es hätte mir nichts ausgemacht, für das Fräulein mein Leben hinzugeben. Kommt, Jonathan und Kalypso. Es wäre eine Sünde vor Gott, wollte man euch beide unvermählt sterben lassen. Der Wind hat euch hier zusammengeweht, weil ihr füreinander bestimmt seid. Du gehörst ihr und sie dir. Und Herr Kardinal und ich vertreten Elternstadt und geben euch den Segen. Sollte jemand sagen, sie seien ihr nicht ebenbürtig, Jonathan, werde ich ihm antworten, sie gehörten jetzt zum Orden der Ritter vom Heuboden von Norderney, dessen Mitglieder nicht außer ihrem Stande heiraten dürfen. Hast du nicht bemerkt, Kalypso, wie er dir hierher gefolgt ist? Und wie keine Macht der Welt ihn hätte abhalten können, in dem Boot mitzufahren, als er dich bei mir sah. Ist das wahr? Ja, das ist wahr. Bei diesen Worten, gleichgültig, ob sie die Wahrheit waren oder ob er in diesem Augenblick glaubte, sie wären es, überzog des Mädchens Gesicht eine perlenhaft schimmernde Blässe. Ihre Augen wurden größer und dunkler. Sie strahlten ihn an wie zwei Sterne, feucht und glänzend. Und Jonathan, der ihr verändertes Gesicht sah, sank in dem Heu vor ihr in die Knie. Jonathan, wollen Sie dem Baron auf den Knien dafür danken, dass er sich mit Ihnen so viel Mühe gegeben hat? Ja, Madame. Und du, Kalypso, möchtest du haben, dass er nun alle Zeit so zu dir aufschaut? Ja. Als dann, Eminenz, wenn es Ihnen beliebt, möchten Sie die zwei jungen Leute trauen? Ich will es tun. Ein Kardinal wird euch trauen und eine Natoda eure Brautjungfer sein. Das kommt nicht wieder vor. Eure Vermählung muss etwas ganz und gar anderes sein, als die lauwarmen Familienfeiern sonst hierzulande. Sie müssen Kalypso ansehen, Jonathan, ihr zuhören, sie fühlen und kennen mit der Seelenkraft, die sie zu dem Sprung ins Wasser aufbringen wollten. Ein Kuss wird euch Zwillinge bescheren. Und in der Morgendämmerung werdet ihr eure goldene Hochzeit feiern. Eminenz, unter so ungewöhnlichen Umständen müssen Sie wohl eine neue Trauformel aufsetzen. Das habe ich bedacht. Kniet nieder, meine Kinder. Um euren Bund zu weihen, kann ich heute Nacht unmöglich die Pracht des Doms oder die Gegenwart einer Gemeinde herbeischaffen. Euch zu unterrichten und vorzubereiten, fehlt es mir an Zeit. Also müsst ihr meine Erklärung einzig aufgrund meines Amtes annehmen. Euch beiden ist der Glaube an den Zusammenhang und die Gerechtigkeit des Lebens erschüttert worden. Habt nun Vertrauen zu mir. Ich will euch helfen. Habt ihr einen Ring? Nehmt diesen von mir. Jonathan, streift diesen Ring an des Mädchens Finger. Jonathan, glaubst du nun, dass ihr vermählt seid? Ja. Und du, Kalypso? Ja. Bestätigt mir, dass ihr euch lieben und ehren und den Bund der Ehe unverbrüchlich miteinander halten wollet. In Zeit und Ewigkeit? Ja. Hiermit ist die Trauung vollzogen. Ihr müsst, was den Stand der Ehe und die Liebe betrifft, meine Erklärung kraft meines Amtes hinnehmen, als von einem alten Mann gesprochen, der ein langes und seltsames Leben hindurch die göttlichen Dinge studiert hat. Ich kann nicht die Heilige Schrift und die Kirchenväter für meine Worte zeugen lassen. Ich kann euch nicht die vielen Stellen und Beispiele anführen, um euch zu lehren und zu erleuchten. Ich bin zu müde. Diese Dinge, sage ich euch, sind göttlich. Glaubst du das? Und wirst du dich danach richten, Jonathan? Ja. Und du, Kalypso? Ja. Mehr braucht es nicht. Die Vermählten erhoben sich. Während sie so dastanden, blickten sie einander zum ersten Mal, seit sie als Hochzeitsleute zusammengegeben worden waren, richtig an. Und dieser eine Blick nahm ihnen beiden die Befangenheit. Sie kehrten zu ihren Plätzen im Heu zurück, ihre Hände ruhten ineinander, und bisweilen schauten sie sich an. Die Laterne stand auf dem Boden vor ihnen. Weil nun die Hochzeit glücklich vorbei war, konnten sich Marlin und der Kardinal nach ihren Mühen ein halbes Stündchen Ruhe gönnen. Ab und zu nahmen sie einen Schluck Wacholdergeist. Jonathan stand auf und wechselte das Talglicht in der Laterne. Es war ganz heruntergebrannt und flackerte in den letzten Zuckungen wild auf und ab. Während der nächsten Viertelstunde fiel Kalypso immer wieder in Schlaf, trotz aller Anstrengungen, sich wachzuhalten. Sie legte sich um ein Weilchen zu ruhen. Ihr Gatte machte ihr ein Lager im Heu zurecht und deckte sie mit seinem Mantel zu. Er selbst legte sich in kleinem Abstand zu ihr nieder, aber nah genug, um noch ihre Hand zu halten. Gleich darauf war er in so tiefen Schlaf versunken wie seine Frau neben ihm. Die beiden alten Leute saßen schweigend vor dem schwach abbrennenden Licht der neuen Kerze. Marlin, die jetzt reinsah, als wolle sie in alle Ewigkeit nicht schlafen gehen, betrachtete die beiden Schlummernden mit dem Wohlwollen eines Schöpfers. Sie war mit sich zufrieden. Der Kardinal schaute sie einen Augenblick an, wich aber dann ihren Blick aus. Nach einer Weile fing er an, den Verband um seinen Kopf zu lösen, und bei dieser Tätigkeit blieben seine Augen unbeweglich auf dem Gesicht der alten Dame ruhen. Besser, ich entledige mich dessen, nun der Morgen bald da ist. Doch wird es Sie nicht schmerzen? Nein. Es ist doch kein Blut von mir. Sie, Fräulein Marlin Natto, da haben doch ein gutes Auge für echtes, edles Blut. Sie sollten doch das blaue Blut von Kardinal Hamilcar kennen. Das Blut von Kardinal Hamilcar? Ja. Auf meinem Haupt und an meinen Händen. Denn ehe das Boot heute Morgen zu unserer Rettung kam, habe ich ihn mit einem heruntergefallenen Balken erschlagen. Gott nehme die Seele des edlen Mannes in seine Obhut. Aber wer sind Sie? Ich heiße Kasperson. Ich bin der Kammerdiener des Kardinals. Mehr. Ich möchte wissen, mit wem ich die Nacht verbracht habe. Ich bin ein Schauspieler, Madame, so wie Sie eine Natur da sind. Wie wir anfangen, müssen wir bleiben und fallen immer auf das eine zurück, wenn anderes uns misslingt. Als ich noch ein Kind war, tanzte ich im Ballett und mit 13 kam ich nach Berlin, weil ich besonders viel Anmut und Leichtigkeit in meinen Sprüngen zeigte. Mein Stiefvater, der berühmte Tenor Eunicke, brachte mich mit reichen Herren von Adel in Verbindung. Er glaubte, dass ich eine Goldgrube für ihn werden könnte. 5 Jahre lang habe ich alle Launen einer schönen Frau durchspielen dürfen, wurde mit Leckereien gefüttert, bekam seidene Kleider und einen goldenen Turban aufgesetzt. Doch Herr Eunicke war ein Tenor und vergaß, mit dem Vergehen der Zeit zu rechnen. Das Alter hatte uns unversehens beim Schopf und mein kurzer Traum war ausgeträumt. Darauf ging ich nach Spanien und wurde Barbier in Sevilla. Madame, es wurde ein guter Barbier aus mir. Aber auch noch anderes. Ich war Herausgeber revolutionärer Zeitungen in Paris, Sklavenhändler in Algier und der Liebhaber einer verwitweten Prinzessin in Pisa. Durch sie kam ich dazu, dass ich die ägyptische Expedition des Professors Rossellini und des berühmten französischen Orientalisten Champollion mitmachte. Ich war in Ägypten, Madame. Ich stand in dem dreieckigen Schatten der großen Pyramide und von ihrer Spitze haben die Jahrtausende auf mich herabgesehen. Ich habe auch in Kopenhagen gelebt, aber zuletzt ist es mir doch herzlich schlecht gegangen. Ich wurde Hausknecht in den Herbergen eines dicken alten Mannes namens Bolle Bandat. Das heißt mit ihrer Erlaubnis der Verfluchte. Dort konnte man für einen Groschen auf dem Fußboden und für einen halben Groschen über einem Seil unter den Armen stehend schlafen. Als ich schließlich mit der Polizei zu tun bekam und fliehen musste, änderte ich in Erinnerung an Kaspar Hauser meinen Namen in Kasparson um. Warum haben Sie mich in der vielleicht letzten Nacht, die mir zur Verfügung steht, so zum Besten gehalten? Von mir droht Ihnen keine Entdeckung, dachten Sie, es mangle mir an Geist oder an Mitgefühl für die dunkle Seite des Menschenherzens, um sie recht zu verstehen. Ach, warum habe ich Ihnen nichts gesagt? In dem Augenblick, da ich den Kardinal tötete, hat sich meine Seele mit dem Schicksal, mit der Ewigkeit vereint. Der Rest ist Schweigen. Und warum ich meinen Herrn tötete? Die Hoffnung war gering, dass wir beide gerettet würden, und er hätte sein Leben für das meine geopfert. Hätte ich denn als Diener, für den der Herr das Leben geopfert hat, noch weiterleben können? Oder hätte ich als armer Abenteurer ein stilles, kümmerliches Ende im Wasser finden sollen? Sie wissen, ich bin Schauspieler. Soll nicht ein Schauspieler eine Rolle haben? Wenn uns vom Schauspiel leider die guten Rollen immer zuvor enthalten werden, sollen wir da nicht ein Recht auf Überspielen der Bevorzugten haben? Über unseren Versuch entscheidet Erfolg oder ausgepfiffen werden. Ich habe meine Rolle gut gespielt. Auf jeden Fall wird Gott am Tag des jüngsten Gerichts nicht zu mir sagen können, Kasparson, du schlechter Schauspieler, was, nicht einmal mit dem Tod im Herzen hast du mit den sterbenden Gallier spielen können? Und warum verlangten Sie so sehr nach dieser Rolle? Können Sie sich vorstellen, was in mir vorging, wenn ich das harte Leben und die bleichenden Kinder der Bauern und Fischer sah? Sie sind das Volk meiner Mutter. Bei dem Gedanken an ihre trockenen Brotrinden und die abgewetzten Tischmesser, an ihre geflickten Kleider und geduldigen Gesichter, kehrte sich mir das Herz um. Ihnen allein gehörte meine Liebe. Wenn Sie mich zu Ihrem Herrn gemacht hätten, ich hätte Ihnen gedient mein Leben lang. Ich wäre für Sie in den Tod gegangen. Aber das wollten Sie nicht von mir. Das blieb dem Kardinal vorbehalten. Heute kamen Sie herbei. Sie haben in meinem Gesicht das Antlitz Gottes erblickt. Nachher werden Sie sagen, dass über dem Boot, in dem ich mit Ihnen ausfuhr, ein weißes Licht schwebte. Ja, genau so, Madame. Wissen Sie, warum ich zu Gott aufblicke, warum ich nichts tun kann ohne ihn? Weil er das einzige Wesen ist, für das ich kein Mitleid zu fühlen brauche. Mitleid nicht fühlen kann und nicht fühlen muss. Für all die anderen Wesen und Geschöpfe, die es gibt, fühle ich ein verzehrendes, unendliches Mitleid. Ihre Sorgen sind Kreuz und Leiden für mich. Es tat mir leid um den Kardinal, sehr leid um den alten Mann, der groß und gut sein musste und der, wie die kleine Spinne im Netz hängen, sein Buch über den Heiligen Geist schrieb. Aber ist Mitleid am Platz in dem Verhältnis zwischen Gott und mir? So ist es Gottes Sache. Es wird ihm leid sein um mich. Aber wenn es so steht, kann es ihn doch nicht viel bedeuten, ob wir gerettet werden oder nicht. Nehmen Sie es mir nicht übel, Kaspersohn. Aber es wird doch an Ihrem Schicksal nicht viel ändern, ob das Haus bis zur Rückkehr des Bootes hält oder nicht. Kaspersohn hatte für ihre Worte ein leises, zustimmendes Lachen. Er stand jetzt offensichtlich unter der Wirkung des Wacholdergeistes aus dem Fässchen der Bauersleute. Und Marlin hielt wohl ziemlich Schritt mit ihm. Nicht viele Menschen können sich von dem Glauben frei machen, es würde ihnen wohl anstehen, Schöpfer der Welt zu sein. Aber gehen Sie einen Schritt weiter, Madame. Nicht viele Menschen können sich von dem Glauben frei halten, dass die Welt, mit der sie es zu tun haben, das Werk ihrer Einbildungskraft sei. Sind wir dann mit unserem Werk zufrieden und stolz darauf? Ich war's, an Frühlingsabenden, in Gesellschaft von Kindern und von schönen, klugen Frauen. Zu anderen Zeiten, wenn ich mit elendem Pack zusammen war, hatte ich ein sehr schlechtes Gewissen als Schöpfer eines so billigen, geschmacklosen, dummen Krams. Und waren Sie zufrieden mit dieser Nacht? So wahr Gott lebt, das war ich. Denn nun habe ich lange genug gelebt, um das eine zu lernen, dem Teufel die Zähne zu zeigen, wenn er mich angrinst. Wie, wenn nun dies dem Teufel die Zähne zeigen, wenn er uns angrinst, der einzige, höchste und wirklichste Spaß wäre, den es überhaupt gibt? Und wenn alles andere nur ein Schatten davon wäre? Dann ist es eine Kunst, die zu lernen sich verlohnt. Ich habe ihm auch die Zähne gezeigt. Ich auch. Ich auch. Es ist eine Kunst, die zu lernen sich verlohnt. Marlins helle, klingende Stimme war wie Lerchenjubel, der sich erhebt. Und als wollte sie mit aufsteigen, richtete sie sich gerade auf in der mühelosen und edlen Art einer Dame, die eine angenehme Unterhaltung beendet und das Zeichen zum Aufbruch gibt. Mit einer Geste voll Hoheit und Anmut nahm sie den Saum ihres Rockes auf und legte ihn ihm in die Hand. Die Seide, die sie über den Boden nachgeschleppt hatte, triefte vor Nässe. Sie schauten auf den Boden des Heuballen. Etwas Dunkles, lang und breit wie eine Schlange, lag auf den Dielen. Und etwas weiter unten, wo sich der Boden leicht senkte, wurde es zu einem Tümpel, der fast die Füße des schlafenden Mädchens berührte. Das Wasser war bis zur Höhe des Heubodens gestiegen. Und wirklich, als sie vorwärts schritten, spürten sie die schweren Planken sachte schaukeln und auf dem Wasser schwimmen. Marlin nahm die Hand des Schauspielers in ihre Hand. Ich möchte Ihnen etwas sagen. Ich war auch einmal ein junges Mädchen. Ich ging in den Wald, sah die Vögel fliegen und dachte, wie schrecklich, dass man Vögel in Käfige sperrt. Ich dachte, wenn ich doch so leben und der Welt dienen könnte, dass nach mir kein Vogel mehr im Käfig wäre, dass sie alle frei herumflögen. Sie blickte zur Wand. Zwischen den Brettern war ein frischer, tiefblauer Streifen sichtbar, gegen den die kleine Lampe wie ein roter Fleck wirkte. Langsam zog die alte Frau ihre Finger aus der Hand des Mannes und legte einen auf die Lippen. An dieser Stelle sah Scheherazade, dass der Morgen dämmerte, und sie hielt in ihrer Erzählung inne.